Ruben Maria Pera, Vorsitzender der uruguayischen Bewegung, 26. März, richtete jüngst an Genossen Kim Jong-un eine Glückwunschadresse. Er gratulierte dem Genossen Kim Jong-un zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas, dem 19. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und dem 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus. Dann wünschte er Kim Jong-un viel Erfolg bei der Arbeit für den Aufbau des wehrenden sozialistischen Landes und erwies ihm Hochachtung.